1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich begrüße euch. Sehr herzlich willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir wieder eine Themennacht und das Thema heute Nacht heißt Selbsttötung. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die einen nahen Menschen durch Selbsttötung verloren haben, durch Selbstmord verloren haben. Ich sage lieber immer Selbsttötung, weil das wertfreier ist als das Wort Selbstmord. Also die einen nahen Menschen durch Selbsttötung verloren haben und auch gerne mit Leuten, die sich selbst schon einmal versucht haben, das Leben zu nehmen. Telefonnummer 0800 220 5050. Das ist eine kostenfreie Nummer. Oder ihr mailt ganz einfach domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer mit in die Mail reinschreiben. Die erste Anruferin heute Nacht ist Claudia. Und Claudia ist 42 Jahre alt. Guten Morgen, Claudia. Guten Morgen. Guten Morgen, soll ich Jürgen oder Domian wie sagen? Du möchtest. Ist mir egal, wie du möchtest. Guten Morgen, ja. Du hast dich zu dem Thema Selbsttötung gemeldet. Ja, und zwar hat sich vor 5,5 Jahren hat sich mein Mann erhangen. Und das war so plötzlich, also es gab überhaupt keine Anzeichen dafür. Es war, wir waren sehr glücklich verheiratet. Wie lange wart ihr verheiratet? 10 Jahre und 2 waren wir zusammen, also insgesamt waren wir 12 Jahre zusammen gewesen und 10 halt davon verheiratet. Der Kinder? Nein. Nein. Nein. Hast du ihn gefunden? Nein, ich habe ihn nicht gefunden. Es war folgendermaßen, wir wollten abends, also ich bin Chefstewardess und wir wollten abends also zusammen, er wollte mich begleiten auf einen Flug, auf einen Langstreckenflug und ja, und ich gehe eigentlich an, wenn ich abends fliege, halt immer nochmal nachmittags schlafen halt und lege mich nochmal hin und ich weiß nicht, es war irgendwie, wir sind auch gerade aus dem Urlaub gekommen, was wunderschön war und bewegt mich immer noch, deswegen zitter ich auch ein bisschen in der Stimme. Das ist auch verständlich, ja. Und dann war vor meinem Bett stand er kurz und dann sagte er, du, ich wollte nur sagen, ich liebe dich so sehr. Und dann habe ich gesagt, du, ist irgendwas, stimmt irgendwas nicht? Das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, auch, ich glaube, irgendwas stimmt hier wirklich nicht. Aber ich konnte es nicht fassen, ja. Und ich hatte genau diese Aussage auch schon mal 2-3 Monate vorher getroffen, weil ich so ein komisches Gefühl hatte. Aber da hat er immer gesagt, nein, mach dir keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Ja. So hat er das zu dir nochmal gesagt, ich liebe dich wirklich sehr. Ja. Und dann hast du noch geschlafen vor, der, dann, vor der Arbeit? Genau, und dann war es also so gewesen, dass dann die Polizei vor der Tür dann stand und die haben einen Mann dann im Wald gefunden, da hat er sich erhangen. Ja. Wann hat er das denn getan? Warst du da schon unterwegs, oder? Nein, das war am Nachmittag, genau in der Zeit, wo ich geschlafen habe. Ach so. Da ist er weggefahren und... Ach so, und dann klingelte die Polizei? Ja. Die haben ihn so schnell gefunden? Also ein Spaziergänger hat ihn gefunden wohl. Mein Gott, da bist du aufgewacht von der Polizei und hattest deine Arbeit vor dir? Ja. Und ich konnte dann natürlich auch nicht mehr fliegen, das war ganz klar, aber ich war auch... Das ist ja ein unglaublicher Schock. Das ist... Wie hast du denn da in den ersten Minuten reagiert drauf? Also, es war ganz komisch, als ich bin ja aufgewacht, da war mein Mann nicht da und ich habe in dem Moment gedacht, es ist irgendwas passiert, ich habe irgendwas im Gefühl gehabt, ja, das ist mir noch immer so präsent, ja, heute auch noch. Und als sie dann klingelte und der Polizist kam hoch, dann habe ich gesagt, sagen Sie nicht, mein Mann ist tot. Und dann sagte er so zu mir, ja, stimmt, woher wissen Sie das? Das sage ich, ich fühle das. Aber wenn du das so konkret gefühlt hast, dann musst du doch irgendwie schon Anzeichen bei ihm abgetastet haben, dass er gefährdet ist diesbezüglich. Also... Mein Mann war nie jetzt, man denkt ja immer, das sind Menschen, die manisch depressiv sind. Das habe ich früher immer gedacht, ja. Also mein Mann konnte das wohl unglaublich gut verdecken. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, dass es auch seit einem Jahr, also wir waren wirklich sehr glücklich. Wir waren sehr fixiert auch aufeinander. Wir waren wirklich ein unglaublich glückliches Ehepaar, auch wenn sich das so blöd anhört. Mhm. Aber es war einfach so gewesen, ich habe vor einem Jahr habe ich gemerkt, dass mein Mann nebenbei irgendwie so finanziell sehr in Aktien und was alles Mögliche auch so Ideen hatte. Ja. Und ich bin eher so ein sehr vorsichtiger Typ, ja. Und hat sich denn danach, nachdem das passiert war, hat sich das aufgeklärt? Teile. Also kannst du heute die Frage beantworten, warum er sich das Leben genommen hat? Nein, ich kann das immer noch nicht beantworten, weil alles, was war oder was gekommen ist, ja, ich meine, ich konnte Gott sei Dank auch das Erbe ausschlagen, ja. Ich hatte Gott sei Dank, weil ich auch immer gearbeitet habe, hatte er Schulden? Ja, er hatte also auch ganz komische Sachen gemacht und hatte auch Schulden gemacht. Aber glauben Sie mir, das war überhaupt nicht jetzt irgendwas, wo wir ja nicht gesagt hätten, mein Gott, das könnten wir nicht bewältigen. Mhm. Hat er dir einen Abschiedsbrief hinterlassen? Nein. Nein. Das heißt, letztendlich stehst du nach 5,5 Jahren noch vor einem Rätsel. Ich stehe immer noch vor einem Rätsel. Der sagt zu dir, ich liebe dich wirklich. Du sagst, wir haben eine glückliche Zeit gehabt. Die Probleme, in die er verwickelt war, die waren nicht so dramatisch. Die hätte man lösen können. Mhm. Was bleibt denn anders gefragt, was überwiegt denn zur Zeit? Das Vermissen, die Trauer oder auch die Wut und den Zorn, er hat dich ja alleine gelassen. Ich habe alles durchgemacht. Ich habe diese ganzen Gefühle durchgemacht. Also letztendlich, was heute bleibt, ist einfach, ich denke an ihn zurück mit einer unendlichen Liebe, sage ich wirklich. Ja, ich weiß auch, dass ich immer aufpassen muss, dass ich ihn nicht glorifiziere, denn es war ein Mann, wo man als Frau sich einfach nur freuen kann, so einen Mann zu haben. Das heißt, eure Zeit, eure Beziehung, eure Ehe, das war eine ganz tolle Zeit. Ja, also mir ist das ja immer mit meiner heutigen Persönlichkeit sehe ich natürlich auch viele Dinge ganz anders. Aber damals, wie ich war, ich kam aus dem wohlbehüteten Elternhaus in die wohlbehütete Ehe halt rein, war das einfach, ja. Dennoch ist das für mich immer so. Also ich nehme schon sehr, sehr, sehr ernst die unglaubliche Not, in der ein Mensch sein muss, bevor er diesen Schritt unternimmt. Wie alt war dein Mann? Mein Mann war damals 42. 42, so. Ja. Andererseits, also das respektiere ich schon natürlich und erahne auch, was da in einem Menschen vorgeht. Andererseits bin ich immer fassungslos, wenn ich so etwas höre, dass man so etwas seinem am meisten geliebten Menschen antun kann. Und wenn man es ihm antut, dass man es dann nicht einmal erklärt hinterher. Und das hätte mir so geholfen, weil er hat auch alle Akten, wo ich Dinge auch hätte rekonstruieren können vielleicht, ja. Was ist da jetzt wirklich, wo fing das an oder so weiter. Die hat er alle minutiös, also er hat das minutiös geplant gehabt, ja. Also richtig minutiös. Das heißt, das ist das, was mich auch so befremdet auf der anderen Seite. Das heißt, der war vielleicht viele Wochen oder Monate schon damit beschäftigt und du hast es nicht gemerkt und er hat nichts davon, ja, ein bisschen schon, weil du hast ja schon gewittert, irgendwas stimmt nicht, ne? Ja. Obwohl du es gar nicht so klar benennen kannst, aber irgendwie war es ein Gefühl. Wenn man jemanden gut kennt, kriegt man das Gefühl ja auch mit. Mhm. Hat dir der Zorn auf ihn am Anfang etwas über die Trauer und die Verzweiflung geholfen? Ich hatte zwar Zorn, aber ich hatte auch wahnsinnige Existenzängste, weil sich mein ganzes Leben natürlich auch dadurch verändert hat. Er hatte, also auch Ängste einfach, diese Angst, alleingelassen zu werden, ja, wirklich völlig allein dazustehen, weil man muss es auch so sehen, dadurch, dass Selbsttötung, das ist ja auch ein Thema, was immer noch tabuisiert wird und das ist mir damals auch sehr, sehr bewusst geworden. Also ich konnte mit Freunden, also viele Freunde haben sich da auch umgekehrt, ich kann das heute nachvollziehen, weil die konnten damit auch nicht umgehen. Ja, ich konnte ja selber gar nicht damit umgehen. Ja, das war etwas, also so wie ich erzogen worden bin und sowas hätte es nie in meinem Leben gegeben, aber es gab es jetzt halt und ich musste damit umgehen. Gab es denn ein oder vielleicht zwei, drei Freunde, die zu dir gestanden ja, haben? Ja, das schon. Das auf jeden Fall. Und auch, muss ich ganz ehrlich sagen, meine Mutter. Also meine Mutter ist auch allein. Ich habe meinen Vater auch vor 10 Jahren verloren. Und also meine Mutter war auch, mein Mann hatte meiner Mutter sehr, sehr viel Geld genommen, hatte sie da auch angelogen und dann hatte ihr dann gesagt, ich lege das Geld gut an. Und das war aber alles so widersprüchlich, weil er nie ein Mensch gewesen ist, der, also jedenfalls vorher, im Nachhinein ja schon, wie sich ja wohl herausstellte. Aber ich hätte meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass er sowas nie macht. Wahnsinn, ja? Das dann so zu hören. Und meine Mutter, die hatte natürlich wirklich, die war 3 Wochen bei mir und hat mich also echt begleitet dadurch. Also diese Wut, die kam erst ein Jahr später. Da hatte ich eine wahnsinnige Wut. Weil jetzt sind, ich sagte das gerade schon, du hast es auch gesagt, 5,5 Jahre vergangen. Ja. Hast du in diesen Jahren den Versuch unternommen, eine neue Beziehung aufzunehmen? Oh ja. Ja. Ja, ich hatte, also ich hatte 2 Beziehungen. Und ich, sind aber beide zu Ende gegangen. Ja, das erste Mal habe ich also einfach verlassen, weil ich entwickelte mich weiter. Ich habe das gemerkt. Ich habe mich halt auch sehr beruflich weiterentwickelt. Ja, und also das ist schon so, dass dein Herz sich schon auf jemand anderen einlassen kann. Ja, trotz aber der Trauer. Beschränkt. Ich sag ganz bewusst beschränkt, weil ich konnte nicht, weil ich halt wollte wieder in den Arm genommen werden. Ich wollte wieder geküsst werden. Und ich meine, letztendlich habe ich auch gesagt, ich brauche das auch. Ich finde das auch schön, eine Partnerschaft, weil ich ja auch diese schönen Seiten kennengelernt habe. Aber es hat aus vielerlei Gründen nicht geklappt. Und es hat auch oft nicht geklappt, weil in den problemhaften Momenten ich dann wirklich oft immer den neuen Partner mit meinem Mann verglichen habe. Liebe Claudia, danke dir für deinen Anruf und dass du das uns so offen erzählt hast, was sicher immer, kann ich mir vorstellen, immer auch wieder schwer ist zu erzählen, weil es an die Zeit so sehr intensiv erinnert. Ich wünsche dir von mir aus, von Herzen, dass es dir gelingt, einen neuen Partner zu finden und wieder so zu lieben, wie du mal geliebt hast. Ja, vielen Dank. Ich denke, man hat nur einmal im Leben die große Liebe. Das denke ich wirklich. Und vielleicht. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Es gibt auch andere, die es 2 oder 3 Mal erlebt haben. Gibt es sicher auch. Okay, das lässt mich ja hoffen. Alles Liebe von Herzen. Vielen Dank. Tschüss. Auf Wiederhören. Unser Thema heute Nacht heißt Selbsttötung und ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die einen Angehörigen durch Selbsttötung verloren haben oder auch mit Leuten, die sich selbst schon versucht haben, das Leben zu nehmen. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, unsere E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Und der nächste Anrufer ist Holger und Holger ist 43 Jahre alt. Guten Morgen, Holger. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Holger. Ich hoffe, du kannst mich verstehen. Die Regie hat gesagt, ich soll etwas lauter sprechen. Ja. Meine Stimme ist im Moment sehr, sehr brüchig und sehr belegt. Bist du erkrankt? Ja, mir geht's im Moment sehr schlecht und schon sehr lange. Ja. Ich bin sehr schwer depressiv und ja, ich lieg fast nur zu Hause in meinem Bett. Das heißt im Wohnzimmer auf der Couch, die ich als Bett umfunktioniert habe und Entschuldigung, ich bin wahnsinnig aufgeregt, mein Herz rast. Ich frage dich einfach mal ein paar Sachen, dann fällt es einfacher zu reden. Ja. Unser Thema heißt Selbsttötung. Hast du einen Menschen verloren? Also ich habe, meine Mutter hat sich nicht umgebracht, aber sie hat einige Suizidversuche begangen, auch als ich schon sehr jung war noch. Ja. Ich habe sie sehr geliebt, ich habe sie vor 5 Jahren im Juni 2003 durch Leukämie verloren, nach langer, schwerer Krankheit. Ja. Ich wohne immer noch in der Wohnung, in der wir zuletzt gelebt haben, 100 Quadratmetern. Und ich weiß, ich müsste hier raus aus der Wohnung, aber diese Wohnung ist Fluch und Segen zugleich, weil sie ist so wie man so sagt, my home is my castle, sie ist so meine Trutzburg. Ich verschanze mich da quasi drin, ich gehe so gut wie gar nicht mehr raus und wenn, ich habe Angst vor Menschen bekommen, obwohl ich eigentlich, ich bin gelernter Bankkaufmann und war bei einer großen deutschen Bank lange tätig und meine Stärke war immer auf Menschen zuzugehen, weil ich Menschen auch immer sehr geliebt habe. Und ist dieser jetzige Zustand, Holger, ist der jetzige Zustand, diese schwere Depression, die du beschreibst, ist das ein Zustand, in dem du selbst an Selbsttötung denkst? Ja. Ja, ich denke sehr oft daran und ich habe, das habe ich auch schon in den Vorgesprächen gesagt, eine ältere Freundin, ich bin Mitte 40, sie ist so Anfang Mitte 60, wir haben uns vor gut 3 Jahren in der Psychiatrie kennengelernt. Mhm. Sie ist eine echte Freundin und wir reden manchmal ganze Nächte lang. Und ohne sie wäre ich wahrscheinlich nicht mehr da, vielleicht sie auch ohne mich nicht. Diese Freundin lebt nicht in deiner Umgebung? Sie wohnt ungefähr 15, 20 Kilometer von mir weg. Ja. Sie ist verheiratet. Ja. Also sie ist noch so die Verbindung nach außen? Ja, sie lebt auch quasi in so einem Kellergewölbe sie ist manisch-depressiv. Bei mir sind es rezidivierende Depressionen. Es hat sehr früh angefangen und... Wie lange hast du diese Erkrankung so schwer, wie du sie es gerade beschreibst? Es sind immer so Wellen. Ich war ja auch in Behandlung, wie ich sagte. Und dadurch, dass ich jetzt nicht mehr in Behandlung bin und alles verweigere, auch jede Hilfe verweigere, dazu gleich die nächste Frage. Nochmal zu der ersten. Wie lange leidest du an der Erkrankung? Also ich weiß, dass ich als Jugendlicher schon Depressionen hatte. Ach so, das fing so ganz früh an und wurde dann... Bin aber unbehandelt gewesen. Ich bin mit Anfang 30 das erste Mal in Behandlung gewesen. Und jetzt sagst du, dass du, obwohl es dir so, so schlecht geht, dass du dir alle Behandlungen abgebrochen hast? Warum? Ich habe mich im Grunde genommen aufgegeben. Ich bin wahrscheinlich viel zu feige, um mich umzubringen und es gibt leider oder Gott sei Dank noch zu viele Menschen, denen ich das nicht antun kann und will. Ich weiß, wie schlimm das war, auch für mich. Ich habe da nur mit dieser Freundin drüber gesprochen bisher und mal ansatzweise mit meiner früheren Psychologin, wenn meine Mutter versucht hat, sich umzubringen. Wir wohnen im 4. Stock und dann bin ich morgens aufgewacht und habe sie nicht im Bett gefunden und dann saß sie im Esszimmer und ich habe sie oft reingezogen und bitterlich geweint und ich bin ein sehr, sehr sensibler Typ. Und das heißt, du weißt, was es bedeutet, wenn so etwas im Umfeld passiert. Warst du mal verheiratet? Nein, ich bin im Grunde genommen gebranntes Kind durch die Ehe meiner Eltern. Ich habe immer Beziehungen gescheut aus Angst, dass mir das Gleiche passiert, wie was meiner Mutter passiert ist. Ich bin großer Feigling, wenn du so willst. Du wohnst jetzt in dieser großen Wohnung alleine? Ja, auf 100 Quadratmetern bin quasi ein halber Messi. Und das sieht sehr schlimm aus in der Wohnung? Und ist es abgedunkelt, die Wohnung? Ja, total. Also ich. Das heißt, tagsüber ist es da auch immer, recht dunkel? Ja, bin da auf die Nordseite gezogen ins Wohnzimmer. Da ist ein Durchbruch zu einem Esszimmer. Die Gardinen sind dicke Vorhänge, sind vorgezogen. Und die Couch ist total durchgelegen. Das Schlafzimmer, frühere Schlafzimmer meiner Eltern, wo ich dann auch geschlafen habe. Und nachher, als meine Mutter dann noch Leukämie hatte, die letzten Monate, habe ich sie alleine zu Hause betreut. Sie waren dann noch 4, 5 Tage im Hospiz, wo sie dann gestorben ist. Und danach war ich ein halbes Jahr alleine. Und Wie machst du das denn, Holger, wenn du musst ja mal was einkaufen? Ja, ich habe natürlich auch mal gute Tage und in der hellen Jahreszeit ist ganz schwer. Jetzt bin ich froh, dass es wieder dunkler wird. Dann gehe ich raus, wenn es irgendwie morgens geht. Achso, also alle paar Wochen und dann zu Aldi und dann kaufe ich auf Vorrat. Achso, das heißt, aber du versorgst dich schon alleine? Ist niemand, der dir irgendwas vor die Tür stellt? Nein, das darf ich nicht. Wenn ich das einmal anfange, dann bin ich wirklich hoffnungslos. Dann geht gar nichts mehr. Warum? Ich muss das selber schaffen. Warum? Das frage ich dich jetzt mal so ganz, ganz, ganz naiv. Wenn es mir nicht gut geht, dann seelisch nicht gut geht. Dann finde ich das immer eine Erholung, wenn die Sonne scheint und ich kann mich auf den Balkon in die Sonne setzen. Ich habe immer den Eindruck, das Licht tröstet einen und das Licht macht einen, bringt eine etwas bessere Stimmung. Warum verdunkelst du dein Zimmer? Ich war mal ein Sonnenkind. Wir haben immer Sommerurlaube gemacht. Ich habe die Sonne geliebt. Ich habe eine dunkle Haut gehabt. Ich war immer braun gebrannt. Die Sonne ist jetzt mein größter Feind. Warum? Was macht die? Macht mir Angst. Die Helligkeit. Ich fühle mich beobachtet, als wenn ich völlig nackt durch die Gegend laufe. Auch wenn du alleine am Fenster sitzen würdest in der Sonne? Ich weiß, weil es gibt Lichttherapie und alles. Ich weiß, was das Schlimme ist. Ich kenne genau das, was mir schadet. Aber ich bin dieser Selbstzerstörer. Ich tue Dinge. Ich habe mir die Existenzbasis quasi selber entzogen. Ich hatte einen der sichersten Jobs, den man in Deutschland haben konnte, bei einer Bank. Ich habe die quasi dazu gemacht, dass sie mich kündigen, weil ich es selber nicht geschafft habe, das zu beenden. Ich habe den gleichen Beruf ergriffen wie mein Vater. Wie lebst du? Von was lebst du denn jetzt im Moment? Ja, ich war... Die Wohnung ist auch nicht billig. Ich falle keinem zur Last. Ich lebe von meinen Ersparnissen. Ich habe mein Leben lang gespart und davon lebe ich. Achso, das heißt, so kannst du auch dann die Börseneinbrüche, das ist natürlich jetzt schlimm. Auf die Karte habe ich natürlich auch gesetzt und ich habe sehr viel Panik in mir. Ich leide unter Angstzuständen. Die Zwänge werden immer schlimmer. Das fängt beim Nudelkochen an. Ich gehe sehr, sehr schlecht mit mir um. Ich wasche mich monatelang manchmal nicht, putze die Zähne nicht. Meine Zähne werden immer schlimmer. Ich habe fürchterliche Albträume. Ich bin, ich habe einen irre langen Bart und ich verachte mich selber. Ich hasse mich. Ich kann mich nicht im Spiegel angucken. Ich habe über 20 Kilo abgenommen. Was machst du, wenn du wirklich körperlich erkrankst und zu einem Arzt musst oder zu einem Zahnarzt? Das habe ich bisher immer vermieden. Ich habe das immer auf die Reihe gekriegt. Habe ich das jetzt in der Dramatik richtig verstanden, dass der einzige Trost, den du in deinem Leben noch hast, diese Verbindung mit der Freundin ist? Es gibt auch noch wenige andere Menschen, aber ich blocke ab. Ich habe wirklich Freunde, ganz ehrlich Freunde, aber ich stoße sie alle weg. Aus Angst, sie zu verlieren, stoße ich sie weg. Das heißt, es kommt dich auch nie jemand besuchen? Nein, ich lasse keinen mehr rein. Ich lasse keinen rein. Wie soll das weitergehen, Holger? Meine Freundin ist, wie gesagt, schwer krank. Sie hat auch Krebs und sie braucht mich noch. Und solange sie mich braucht, werde ich für sie da sein. Das habe ich ihr versprochen. Ich nehme keine Tabletten. Ich trinke mäßig Alkohol, ab und zu mal Flasche Wein. Ansonsten Wasser. Und wie gesagt, ich schaffe es, mich so über Wasser zu halten, dass das... Jetzt sage ich mal, du hast... Wahrscheinlich schon, wenn du sagst, du bist nicht mehr in Behandlung, das heißt, du warst in Behandlungen. Ja. Gibt es eine Überlegung oder könntest du dich mit seiner Überlegung anfreunden, nochmal zu sagen, ich versuche es noch einmal und begebe mich in eine stationäre Behandlung? Domian, die stecken mich sofort in die Geschlossenen, das müssen sie wahrscheinlich. Das wäre erlebt. Ich weiß, wie es in der Psychiatrie ist. Ich war in der Nähe, dort wo ich wohne, war ich in einer Klinik, die sehr gut sein soll und habe dort sehr große Enttäuschung erlebt. Weißt du, sie haben mich auch quasi gezwungen, nachdem ich den Job verloren habe, zum Arbeitsamt zu gehen. Sie haben so einen immensen Druck ausgeübt, als wäre die Behandlung nicht fortgesetzt worden. Ich finde, per se, wenn man von geschlossener spricht, finde ich das noch nicht abschreckend. Ich kenne geschlossene Abteilungen, wo man absolut bewusst und sehr genau und sehr richtig und verantwortungsvoll mit den Patienten umgeht. Ich fühle mich jetzt natürlich in meiner Rolle sehr hilflos. Ich persönlich kann dir natürlich nicht helfen, außer dass ich dir eine ganz normale Meinung von einem Außenstehenden sage. Mir geht das sehr zu Herzen, was du gesagt hast. Danke. Und ich finde es so traurig, dass man das jetzt alles einfach so gehen und laufen lassen sollte. Lass mich sagen, Holger, ich möchte gerne, eine meiner Psychologin hat das Gespräch jetzt mitgehört. Ja. Ich würde nur, wenn du die Chance uns und dir geben würdest, dass sie dir einfach nochmal erklärt, was in einer wirklich guten Psychiatrie möglich ist und welche Möglichkeiten auch ein so schwer kranker Mann wie du hast, nochmal ins Leben zu kommen. Und ich finde, jeder Versuch ist es wert, nochmal zu versuchen, ins Leben zu kommen. Der Tod. Ich weiß, es kann mein Schicksal dadurch nicht entgehen, das weiß ich. Das Schlimme ist, dass ich so intelligent bin, dass ich genau weiß, was da abläuft und alles selber analysieren kann. Aber ich bin in mir selbst gefangen und ich habe mich selbst verloren. Und das tut so weh. Weißt du, ich habe so viel Liebe zu geben und ich habe auch eine Fernbeziehung gehabt. Okay, pass mal auf. Das ist, und wenn du jetzt einen Satz, das ist ein Satz, den will ich mir fertig. Ich habe so viel Liebe zu geben. Ja. So. Wenn du das so wirklich empfindest, habe ich da großen Respekt vor. Aber dann darfst du diese Liebe, die du geben könntest, nicht zerstören, indem du dich umbringst. Nein, sie bekommt ja auch jemand, das ist diese ältere Freundin, sie hat es verdient. Ja, ja, aber vielleicht könnte, der wertvollste Mensch in meinem Leben. Aber vielleicht könnte es darüber hinaus ja auch noch andere Menschen geben, denen du auch noch was geben könntest. Weißt du, ich habe deine Sendung oft verfolgt und ganz kurz noch einen Satz, du hast mal das Thema gehabt mit diesen Hotlines. Ich habe zigtausende auf den Hotlines gelassen. Mhm. Wahrscheinlich, das ist diese, doch die Gier nach Leben, die Hoffnung, der Schrei nach Liebe, der dann teilweise pervertiert in den blöden Gesprächen endet und teilweise in guten Gesprächen. Ja, aber das sind jetzt viele Sachen, die Gier nach Leben und ich habe so viel Liebe zu geben. Jetzt jetzt möchte ich dich bitten, einfach mal meiner Psychologin die Chance zu geben, dir Dinge noch zu erzählen, die du vielleicht sogar noch nicht weißt. Oder die du vielleicht auch nochmal neu bedenken könntest. Ja. In der großen, großen Hoffnung meinerseits, dass vielleicht doch da ein Funke überspringen könnte und noch etwas Neues entstehen wiederum könnte bei dir, eine Initiative. Ich würde es dir von ganzem Herzen wünschen, Holger. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich sprechen durfte. Meiner Freundin. Vielen, vielen lieben Dank. So, jetzt wünsche ich dir von Herzen Kraft und alles Gute. Du legst bitte auf und wirst von Anja, meiner Psychologin, heute Nacht zurückgerufen. Und mach bitte weiter so, sei für die Menschen da. Das tut unheimlich gut, es aufzuhören. Vielen Dank. Ich danke dir. Holger, auf Wiederhören. Wiederhören, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer und unser Thema heute Nacht heißt Selbsttötung. Verbunden bin ich mit Maria. Maria ist 55 Jahre. Guten Morgen, Maria. Hallo, Domian. Hallo, Maria. Und das war aber ein schwerer Seufzer. Ja, das ist, ja. Ich habe mich schon wieder ein bisschen eingekriegt. Also, ich habe dir von einer Selbsttötung zu berichten, von meinem ersten Mann. Mhm. Wann war das? Das war 1977, das ist schon sehr, sehr lange her, ich weiß, aber es hängt mir immer noch nach. Ja, erzähl mal. Und zwar war ich habe ihn kennengelernt, da war ich 17. Wir kamen beide unterschiedlich aus schlechten Elternhäusern. Wir haben zwar nicht gehungert und wir wurden nicht vernachlässigt in dem Sinne, aber wir haben wenig Unterstützung und Liebe erfahren. So. Ja. Mhm. Dann haben wir beide uns kennengelernt und es kam mir vor, als wenn sich zwei Kinder im dunklen Wald an die Hand nehmen und da gemeinsam durchstapfen. Mhm. So habe ich das empfunden und ich glaube, er auch. Mhm. Gut, wir sind dann zusammengezogen, wir haben ein kleines Häuschen, hat er gekauft und das haben wir zusammen umgebaut und ausgebaut. Und bei ihm war es immer so, er hat immer davon gelebt, dass was sich verändert. Er hat immer gehofft, mit jeder Veränderung wird es besser. Mhm. Gut, dann habe ich meine Ausbildung beendet. Ich bin Erzieherin. Mhm. So. Und ich habe dann nur einen Halbtagsjob gekriegt. Ich bin also mal zur Arbeit gefahren und er hat eine Ausbildung gemacht. Er wollte das Abitur nachholen. Mhm. Ihr wart zugleich altrig ungefähr? Ja, ungefähr. Also ja. Er war immer 5 Jahre älter als ich. Mhm. So, und dann bin ich eines Tages von der Arbeit nach Hause gekommen mit das. Ich habe es bis 1 gearbeitet. Ich bin um 1:30 circa nach Hause gekommen und habe im Wohnzimmer auf dem Esstisch einige Zettel vorgefunden. Mhm. Auf dem ersten Zettel stand mein letzter Wille. Dann kam mein Testament. Dann kam eine Überschreibung für einen Bausparvertrag. Und zum guter Letzt kam so ein rausgerissener Zettel. Auf dem stand nur noch hingekritzelt, geh nicht in Schuppen, ruf Dagi an. Dagi war meine Schwester. Und dann habe ich natürlich die Zettel hingelegt, habe die Tür wieder zugemacht und bin in Schuppen gegangen. Mhm. Und habe dann erst nach oben geguckt, weil ich gedacht habe, er hat sich erhängt. Mhm. Und war in dem Moment erleichtert, weil da hing nichts. Mhm. habe dann auf den Boden geguckt und auf dem Boden lag mein Mann. Und dann bin ich da reingegangen und habe ihn in den Arm genommen und der war noch ganz warm. Also es muss sehr kurz vorher passiert sein. Das Ganze geschah am 14. Februar, es war kalt. Und es war, wie gesagt, der Schuppen. Also es muss ganz kurz vorher passiert sein. Aber was hatte er denn getan? Er hat sich erschossen. Und zwar hatte er ein Kleinkalibergewehr. Und ich habe schon immer irgendwo latent im Hinterkopf Angst um ihn gehabt. Weil ich diese Traurigkeit, die habe ich in ihm natürlich gespürt. Aber ich wusste nicht, was ich dagegen machen sollte. Ich habe gedacht, wenn ich ihm all meine Liebe gebe und versuche ihm Halt zu geben, dann würden wir das schon hinkriegen. So. Als du ihn dann gefunden hast und du sagst, er war noch warm, lebte er da noch? Man hat mir hinterher gesagt, er muss sofort tot gewesen sein. Wie hat er sich denn erschossen? Er hat mir immer erzählt, man könnte sich mit einem Kleinkalibergewehr nicht erschießen. Das hat mich beruhigt. Und ein Kriminalbeamter hat später meinem Vater das erzählt. Er hat gesagt, ja, er hat den Mund voll Wasser genommen und hat dann das Gewehr unterm Kinn angesetzt und hat dadurch das, durch den geschlossenen Mund, hat das quasi wie eine Art Druckwelle gegeben. Und dadurch hat das eben auch mit diesem Kleinkalibergewehr hingehauen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich bin kein Arzt, aber war denn dann, mir das gesagt. War denn sein Gesicht und sein Kopf nicht ganz zerstört? Nein. Er hatte am Hinterkopf, wie ein Loch im Kopf, also eine Wunde gehabt und es war auch Blut ausgetreten und ich schätze, es war auch Hirnmasse ausgetreten, aber das habe ich nicht wahrgenommen. Ich habe ihn nur in den Arm genommen. Maria, da warst du wie alt? 24. Geburtstag. Mein Gott. Jetzt sehe ich dich in dem Schuppen hocken auf der Erde, ja. Hast deinen Mann im Arm. Ja. Und dann, was hast du dann getan? So, und dann ist was Verrücktes passiert. Das habe ich mir später selber, ich habe nie mit jemandem drüber reden können. Ich habe es mir so erklärt, ich habe mein Stöhnen, habe ich als seins angehört. Verstehst du? Und ich habe gedacht, er hat Schmerzen. Ich habe gedacht, er hat sich blind geschossen. Ja. Und er hat Schmerzen. Und dann habe ich in dem Moment gedacht, du musst einen Arzt rufen. Er muss ihm doch helfen, er hat doch Schmerzen. Und dann habe ich aber bei mir gedacht, Moment, wenn er jetzt sich erschossen hat, dann kommt er in die Psychiatrie. Das ist bei Suizidversuchen so. Und wenn er davor hatte er eine panische Angst. Habe ich gedacht, ja, dann musst du so tun, als wäre das ein Unfall. Gut, dann musst du einen Unfall vortäuschen. Ja, ist okay. Alles im Kopf. Ja, natürlich, ist mir alles durch den Kopf gegangen. Und dann habe ich gedacht, du musst jemanden finden, der dir sagt, ob er wirklich tot ist. Weil wenn er tot gewesen wäre und er hat keine Schmerzen, dann hätte ich mich mit ihm da hingesetzt und ich weiß nicht, was passiert wäre. Aber weil er doch Schmerzen hatte, musste ich losgehen. Und dann bin ich erst zur Nachbarin gegangen und habe die gebeten, ob sie mitkommt. Ich verrückt. Also im Nachhinein, was ich dir angetan habe, ich habe die gebeten, ob sie denn mitkommen könnte und gucken könnte, ob Volker tot wäre. Und die hat mir die Tür vor der Nase zugehauen. Das hat mich aber nicht tangiert. Ich habe nur gedacht, naja, ist verständlich. Die hat die Tür vor der Nase zugehauen? Die hat mir die Tür vor der Nase. Hat die das nicht geglaubt, oder was? Ich denke, sie hat es mir geglaubt. Sie kannten ja alle Volker und sie wussten, wohl alle haben das gespürt, dass mit ihm was nicht in Ordnung war. Aber sie konnte sich mit dem auch nicht befassen. Und dann bin ich zum nächsten Nachbarn gegangen, weil ich mir gedacht habe, es war ein älterer Mann und der hat zwei Weltkriege mitgemacht. Und da habe ich gedacht, der hat bestimmt Tote gesehen in seinem Leben. Der kann mir das bestimmt sagen. Und dann bin ich zu ihm gesagt und habe gesagt, Opa, die nannten wir Opa. Ich sage, Opa, kannst du bitte mitkommen und mir sagen, ob Volker wirklich tot ist? Ja, sagt er, ich komme mit. So, und der ist dann mitgekommen. Ist mit mir in den Schuppen gegangen und hat dann zu mir gesagt, du musst doch ins Haus gehen, du musst doch die Tiere versorgen. Weil wir hatten einen jungen Hund und zwei kleine Katzen kurz vor uns angeschafft. Ja, habe ich gesagt, die versorge ich. Aber dann komme ich wieder und du sagst mir, ob er tot ist. Dann muss ich, oder ich muss einen Arzt anrufen. Und dann bin ich ins Haus gegangen, habe die Tiere versorgt und habe meine Schwester angerufen, habe zu ihr gesagt, du hör mal, ich leg dir den Schlüssel unter den Blumenbott. Du musst kommen, du musst die Tiere versorgen. Ich muss wahrscheinlich mit Volker ins Krankenhaus. Dann bist du wieder zurückgegangen. Dann bin ich wieder zurückgegangen, aber er hat mich nicht mehr zu ihm gelassen. Er ist rausgekommen und hat gesagt, nee, bleib mal du, wir müssen jetzt den Arzt anrufen. Er hat mich nicht mehr zu ihm gelassen. Also, und das war echt das Allerschlimmste bei der Sache. Und da war dir aber klar, dass er tot ist? Ja, da musste ich es wohl einsehen. Und dann war es eben so, ich stand total unter Schock. Ich stand vollkommen unter Schock. Domian, ich habe funktioniert wie ein kleines Uhrwerk. Ja, das hört man so oft. Ich bin ins Haus gegangen, ich habe mich da hingesetzt. Man hat mir gesagt, ich soll da jetzt reingehen und mich hinsetzen, hat Opa zu mir gesagt, also habe ich mich da hingesetzt. Dann kam irgendwann, bin ich immer zusammengeschreckt, wenn das Tütata Martinshorn, weißt du, konnte ich nicht ertragen. Dass die kamen dann an und dann kam, wie gesagt, auch der Notarzt an und dann sind die in Schoppen alle rein. Und das war noch was ganz, ganz Süßes. Da kam dann einer von diesen Notärzten wieder raus, hat mich so bei den Schultern genommen und hat gesagt, Mädchen, er ist tot. Er ist tot, er hat's geschafft. Und hat mir aber seinen Ehering gegeben und sein Portemonnaie. Und daran habe ich mich dann festgehalten. Habe aber natürlich für die ganzen Polizisten und für den Notarzt und für den Sanitäter habe ich erstmal Kaffee gekocht. Gott, was für eine anrührende Geschichte, Maria. Was für eine anrührende Geschichte. Das ist jetzt so lange her und du erzählst es, als wäre es gestern. So ist es ja auch gewesen. Domian, das Schlimme war, oder was heißt das Schlimme? Ich kann es ja verstehen. Alle außenrum haben immer zu mir gesagt, du darfst nicht weinen, du darfst nicht weinen. Die haben Angst gehabt, dass ich zusammenbreche. Also habe ich mich am Riemen gerissen und habe verrückt, ne? Verrückt, dass die Leute sowas gesagt haben. Heute würde man sagen, weinen, wenn dir zumute ist, weinen. Ja, weinen. Damals hieß es, du darfst nicht weinen. Jetzt sind so viele Jahre vergangen, 1977 war das. Ja. Hast du nochmal einen Mann geheiratet? Ja, ich habe 5 Jahre später habe ich dann meinen zweiten Mann kennengelernt und der war nun vom Stamme stur, hat er mal zu mir gesagt. Der hat sich nicht abweisen lassen. Und der hat auch durchgehalten, weil er hat gemerkt, bei jeder kleinen Kleinigkeit habe ich immer gesagt, ja, ist okay, dann machen wir eben Schluss. Ich hatte immer Angst, dass ich ihm womöglich auch was antun, dass er denn unglücklich wird. Siehst du denn eine Schuld bei dir, dass er das... Nein. Das ist ja das Verrückte. Auf der einen Seite nicht, auf der anderen Seite doch. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss ihn beschützen. Und dann habe ich immer versucht, meinen zweiten Mann zu beschützen. Das war für den bestimmt auch nicht gerade das Einfachste. Bist du mit dem zweiten Mann noch zusammen? Er ist vor 4 Jahren gestorben. Ja. Und seitdem kommt das alles wieder nach oben. Weil das war der zweite Mensch in meinem Leben, der konstant da war. Und der ist auch weg. Dein erster Mann, Volker, sagst du, war sein Name. Hat er noch so ein persönliches Wort für dich hinterlassen? Ja, das war ja dieser Brief an mich, mein letzter Wille, glaube ich, hat er geschrieben. Und was stand da drin? Da stand drin, das wäre ihm klar geworden, es wäre besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und ich hätte es verdient, ein fröhliches Leben zu führen. Ich wäre doch eigentlich ein fröhlicher Mensch. Und er wollte mir die Chance geben, einen anderen Mann kennenzulernen und mit dem auch Kinder zu haben. Aber da hört man ja raus, was für ein tief trauriger und verzweifelter Mensch er war. Das ist es, ja. Was sicher seine Ursachen in seiner Vergangenheit hat. Natürlich. Und du, auch als junges Mädchen, hättest das nicht retten können, Maria. Nee. Du hättest das nicht retten können. Du hast, glaube ich, so wie du es jetzt geschildert hast, und ich habe ja keinen Zweifel daran, dass du dein Bestes gegeben hast. In der Situation. Ich war für ihn da. Ich war ohne Frage für ihn da. Ich habe gemacht, was auch immer. Er hat sich zum Beispiel vorher schon von allen zurückgezogen, weil er immer gemeint hat, die würden über ihn lachen und die würden ihn nicht akzeptieren. Und dann habe ich immer zu ihm gesagt, wenn du das meinst, dann will ich mit denen auch nichts mehr zu tun haben. Wir waren zum Schluss, wir waren alleine. Wir hatten den einzigen Außenkontakt noch zu meiner Schwester. So hat dieses Unglück dich dein ganzes Leben bis heute begleitet. Ja, und es war so, das kriege ich jetzt erst mit, oder vor ein paar Jahren ist mir das klar geworden. Ich hatte vorher nie Probleme mit dem Rücken. Ich habe bei der Beerdigung natürlich, alles hat geweint außenrum, aber ich durfte nicht weinen, also habe ich die Zähne zusammengebissen, ich habe nicht geweint. Und als wir dann zu diesem, zu diesem schrecklichen Brauch Leichenschmaus gegangen sind, der musste ja sein, sein Vater war ein Kleinunternehmer und das musste ja alles nach dem, dessen, nach den Konventionen gehen. Also musste ein Leichenschmaus abgehalten werden. Domian, ich bin da reingekommen. Da saßen sie schon alle. Ich wusste nicht, wie ich mich hinsetzen sollte, weil ich so von Kopf bis Fuß, ich war wie Eisen, ich war wie stark. Ich wusste nicht, wie ich mich hinsetzen soll. Es hat eine Weile gedauert. Maria, ich merke ja, wie das in dir auflebt, wenn du das jetzt nochmal so erzählst, nach all den vielen Jahren. Ich möchte das mal an dieser Stelle hier auf dem Sender abbrechen. Ja, logisch, klar. Und wir würden dich gerne gleich nochmal anrufen, damit wir im Hintergrund ein bisschen mehr Zeit für dich haben. Oh, dann danke, Domian. Domian, ich muss vorher was loswerden. Bitte. Erstens finde ich das ganz toll, deine Sendung. Vielen Dank. Ich höre sie so oft ich kann. Das ist das Erste. Ich danke dir. Das Zweite ist, ich frage mich manchmal, wo du die Kraft hernimmst, dir das immer alles anzuhören und mitzufühlen und mitzutragen. Ich frage mich, wie oft Domian eigentlich auf seinem Balkon sitzt und die Sonne braucht, damit er überhaupt weitermachen kann. Domian, ich bewundere dich von ganzem Herzen dafür. Und du bist ein ganz, ganz besonderer Mensch. Denn ich kann mir vorstellen, was es dir abverlangt. Ich danke dir sehr herzlich. Ich danke dir sehr herzlich. Freut mich sehr, dass du das so meinst. Okay, mein Süß. Mach weiter so. Du legst auf und wir melden uns gleich. Okay. Tschüss. Tschüss. Weiter geht es mit Jürgen. Jürgen ist 72. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Namensvetter. Ja, auch zum Thema Selbsttötung hast du dich gemeldet, Jürgen. Ja, und zwar deshalb, weil ich ein ungeheuer erfülltes Leben jetzt führe und ich möchte nicht, dass es so weitergeht, wenn ich nicht mehr selbst bestimmen kann, was ich tue. Mhm. Das heißt, du planst irgendwann deine Selbsttötung? Ja. Für wann planst du die? Ja, das kann ich ja nicht wissen. Das hängt von meiner Konstitution ab. Das heißt, im Moment bist du noch ganz fit und gesund und alles ist gut? Ja, ja, ja. Was wären denn Anzeichen, wo du sagst, jetzt... Ja, zum Beispiel eine Demenz. Wenn ich also merke, ich kann keine Uhr mehr malen. Mhm. Ja, das ist so ein Prüfstein. Ist das so bei Demenz, dass man keine Uhr mehr malen kann? Ja, also das ist dann schon relativ fortgeschritten. Mhm. Und dann kann ich ja mein Leben nicht mehr selbst bestimmen, dann kann ich nicht mehr das erleben, was ich möchte. Ja. Und dann würde ich auch anderen Menschen zur Last fallen, wenn ich gepflegt würde. Lebst? Und das finde ich ganz schrecklich. Ja. Lebst du alleine? Nein, nein. Ich habe eine Frau und einen Sohn, der ist 40 Jahre alt. Mhm. Die wissen von deinen Überlegungen? Ja. Ja, ja, also ich habe mit meiner Frau da oft drüber gesprochen und die denkt genauso wie ich. Ach, die denkt genauso wie ich. Ja, ja. Das heißt, sie würde es in ihrem Fall auch tun. Ja. Das heißt, sie würde auch das erleben müssen, dann, wenn es ihr noch gut ginge und du aber dir selbst das Leben nehmen würdest. Ja, das ist jetzt kompliziert. Also das haben wir in dem Sinne noch nicht besprochen. Aber das liegt ja nahe, das zu überlegen. Ja. Du könntest krank werden, deine Frau ist noch fit und ja, du entscheidest dich. Ja, ich muss dazu sagen, meine Frau ist deutlich, die ist jetzt sehr krank. Mhm. Mhm. Und das heißt, da wird das die Sache... Das klingt jetzt so sehr sachlich und nüchtern, aber es sieht so aus, als ob ich sie überlebe. Sie ist so krank, dass sie für sich die Überlegung jetzt schon sehr ernst nimmt, sich das Leben zu nehmen? Ja. Ja, ja, so ist es. Wie würde das dann passieren? Naja, ich müsste ja dabei helfen, denn sie ist schon in einem Zustand... Naja, gut, es gibt da so ein Problem. Wenn jemand sich das Leben leben will und er kann noch zum Beispiel ein Medikament zu sich nehmen, also ein Glas Wasser, wo das Medikament aufgelöst ist, zu sich nehmen, dann tötet er sich noch selbst. Mhm. Aber aktive Sterbehilfe wäre, wenn ich ihm das einflößen würde. Natürlich, aber es gibt auch juristische Probleme für dich, wenn du dabei bist, während deine Frau etwas einnimmt, dann heißt es, dann bedeutet das unterlassene Hilfeleistung. Das ist genau richtig, ja, ja. Das weiß ich auch, aber ich würde dafür nicht ins Gefängnis kommen, sondern es ist ja vorher schon mit einer Patientenverfügung festgelegt. Also wir sprechen jetzt über ein sehr kompliziertes Thema, was juristisch in Deutschland eben, wie ich finde, unbefriedigend behandelt wird oder gelöst wird. Wir sprechen jetzt gerade über Sterbehilfe. Ja. Ja, in diesem Falle wäre es von mir aus gesehen Sterbehilfe für meine Frau. Was hat deine Freundin für eine Erkrankung? Die hat Parkinson und Krebs. Hat sie denn den Wunsch geäußert, dass sie bald sterben will? Naja, den Wunsch überhaupt nicht. Aber irgendwann wird es soweit sein, dass sie nicht mehr weiterleben will. Ja. Na, ich dachte, das wäre dann schon bei euch intensiver besprochen. Ja, also das kann man ja nicht voraussehen, wann es soweit ist. Es ist wohl besprochen, dass es so ablaufen sollte. Aber die ganz große Schwierigkeit besteht ja in dieser Thematik. Wann ist der Zeitpunkt? Ja. Wann ist der Zeitpunkt, wo man das will und wo man das auch noch selbst tun kann, um nicht die Angehörigen in große Schwierigkeiten zu bringen? Lass uns über dich reden. Ja. Du bist noch ein gesunder Mann. Ach so, ich wollte noch was sagen. Das ist wichtig. Meine Frau hat vor zwei, drei Jahren schon gesagt, ich möchte schon im Juni, das weiß ich noch genau, sagen wir mal vor drei Jahren, dann nicht mehr weiterleben. Und dann ging es ihr immer schlechter. Und als es dann soweit war, als dieser Termin gekommen war, sagt sie, ich möchte doch noch weiterleben. Ja, genau. Also das ist eine Erscheinung, die trifft man bei manchen Menschen. Ja, und genau das ist die große Schwierigkeit, wenn man über die Sterbehilfe spricht. Ja. Wann ist der Zeitpunkt, wo die Person es wirklich will? Oder reden wir über dich? Wann ist für dich der Zeitpunkt, wo du es wirklich willst? Jetzt kannst du vielleicht noch so grob theoretisch sagen, ja, wenn Anzeichen der Demenz da sind oder so. Mhm. Aber wann ist es wirklich definitiv, wo du sagst, jetzt will ich nicht mehr? Oder wann hast du überhaupt noch die geistige Kraft dazu, das zu entscheiden? Ja, also die Demenz ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich da hereingerate und stelle es noch fest, dann bin ich noch etwas Herr meiner selbst, dann kann ich es noch bestimmen. Wenn ich aber dann zögere, dann kann ich nicht mehr weitermachen. Nun gibt es ja nun tausend andere Erkrankungen neben der Demenz auch. Und man sagt immer wieder, wenn jemand in einem Sterbeprozess befindlich ist, der unumkehrbar ist und wenn er unerträgliche Schmerzen hat, dann sollte man ihn sterben lassen. Aber ich sage, die Lebensqualität ist ganz wichtig, nicht die Schmerzen. Okay, das kannst du ja für dich so sehen und auch so entscheiden. Ja, für mich so. Wie würdest du dir denn, wenn du es für richtig erachtest, dir das Leben nehmen wollen? Mit Schlafmittel. Das, was auch in der Schweiz verwendet wird. Weiß dein Sohn über diese Überlegung? Mein Sohn ist da ganz schlecht ansprechbar in der Richtung. Warum? Weil? Weiß ich nicht. Also das kann ich merkwürdigerweise nicht sagen. Wir haben in der Richtung keine Antenne füreinander. Weißt du, ich habe dich gerade auch so, oder liegt es vielleicht auch daran, dass er ganz einfach traurig darüber ist, dass der Vater oder die Mutter denken? Nein, das nein, nicht? Nein. Habt ihr denn sonst ein gutes Verhältnis miteinander? Ja, sonst schon. Ja, schon, aber ich meine, aber das ist ja eine ganz elementare, die existenziellste Frage überhaupt, dass man die dann aussparen muss. Das ist ja traurig eigentlich, schade. Ja, das bedauere ich auch. Blockt er ab, wenn du damit anfängst, oder? Ja, es gibt eben bei uns... Oder verurteilt er das? Nein. Ich kann es nicht sagen, woran es liegt. Also ich habe gerade so auch... Das ist einfach seine Mentalität. Ja, so eingehend nachgefragt. Natürlich denke ich auch so, dass ich für mich überlege, dass irgendwann ein Zeitpunkt vielleicht gekommen ist, wo ich nicht mehr leben möchte, wo ich auch eine schwerste Erkrankung nicht mehr ertragen will. Und dass dann so etwas wie eine Selbsttötung durchaus in Frage käme. Ja. So. Ich finde es nur ausgesprochen schwierig, dieses theoretisch diesen Zeitpunkt theoretisch zu beschreiben. Selbst wenn man ihn theoretisch beschreiben würde und könnte, kann das eintreten, was du von deiner Frau gesagt hast, dass man dann sagt, ach, irgendwie, ich bin zwar sehr schwer krank, aber ich habe dennoch in einer gewissen Weise Freude am Leben und es gibt auch noch immer was Schönes, was mir gefällt. Ich möchte das Leben noch weiter haben. Ja, das trifft auch für mich zu, natürlich. ich kann über einen Zustand eigentlich nicht urteilen, der noch nicht eingetreten ist, den ich noch nicht erlebt habe. Also verstehe ich deine Äußerung in der Richtung, dass du diese Möglichkeit irgendwie so als Option, so wie ich das für mich aussehe, so im Kopf hast. Ja, genau. Und man wird dann schon sehen, wie es sich dann entwickelt. Es muss dann modifiziert werden nach der Situation, wie ich mich fühle. So, wenn du das alleine für dich und dein Leben entscheidest, ist das natürlich einfach. Schwieriger wird es dann in dem Fall, zum Beispiel im Fall deiner Frau, wenn du beteiligt bist. Da wird es viel komplizierter, das Ganze. Wenn du alleine auf der Welt bist oder alleinstehend bist und irgendwann sagst, ich will nicht mehr, dann muss man das respektieren. Ja, es wird insofern nicht komplizierter, als ich mich dann nach dem Willen meiner Frau richte. Nicht? Wir sprechen ja laufend miteinander. Ja, aber darüber im Moment nicht. Doch? Doch, da habe ich es gerade falsch verstanden. Doch, wir sprechen über alles, was noch möglich ist, was uns so einfällt. Thema. Wurde denn in Erwägung gezogen so eine Möglichkeit, dass du mit deiner Frau beispielsweise in ein anderes Land fährst, in die Schweiz? Nein, das nicht. Sie ist nicht mehr transportfähig. Also das geht nicht. Aber sie hat im Moment nicht den Wunsch geäußert, dass sie sterben will? Nein, jetzt noch nicht. Nein, ich habe gerade sozusagen einen neuen Lebensabschnitt begonnen, in dem ich nämlich Kinder fördere in ihrer Entwicklung. Und da bin ich ganz voll aufgegangen und da erzähle ich mit meiner Frau immer drüber und das unterstützt sie voll. Ja, das finde ich auch so schön. Und das gibt ihr auch neuen Lebensmut, weiterzumachen. Ja, und dann soll es auch hoffentlich noch lange so bleiben. Ja, ja. Das machst du ehrenamtlich, irgend so eine Sache. Ja, genau. Und dann erzählst du ihr, wenn du nach Hause kommst, davon und sie hat Freude daran. Ja, ja, ich erzähle ihr mehr, als ich erlebt habe. So. Wie soll ich das sagen? Länger. Ja. Also es ist so viel, was ich erlebt habe, was die Kinder mir geben, dass das stundenlang dauert. Das ist doch eine tolle Sache. Du erlebst von jungen Menschen sehr viel Lebendiges im Leben und gibst das an einen alten Menschen, der krank ist, weiter und der lebt auch nochmal auf dadurch. Ja, genau. Das ist eine tolle Sache. 6- bis 8-jährige Kinder sind das. Da wollen wir hoffen, dass das noch lange so läuft und gut geht. Ja. Und ihr beiden noch lange zusammen sein könnt, du und deine Frau. Ja. Das, was du für dich als deine Option, so habe ich es gerade genannt, für dich entschieden hast, finde ich, muss man respektieren. Also ich urteile, weiß Gott, darüber nicht schlecht und habe da Respekt vor. Ich danke dir für den Anruf, Jürgen. Ja, gut. Dir und deiner Frau vor allen Dingen auch alles Gute von Herzen. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. Und hier ist Mandy. Mandy ist 21. Guten Morgen, Mandy. Hallo. Hallo, Mandy. Hallo, hier ist die Mandy. Ja, ich grüße dich. Hallo, Domian. Du bist am Weinen. Ja, ich habe jetzt lange nicht mehr drüber geredet. Ich habe halt meine eineige Zwillingsschwester verloren. Vor vier Jahren war das. Vor 4 Jahren? Ja, da war mir 17, gell. Was ist da passiert, Mandy? Also die hat vor den Zug geschmissen, weil die ist halt in der Schule so böse gemobbt worden. Wir sind 89 nach der Grenzöffnung halt von Eisenach hier halt rüber, gell? Und haben sie uns halt auch immer geeiert und sind halt auch nicht die Hübscheste gewesen und es war echt ganz schlimm, gell? Also, ich möchte einfach nur einen Appell starten und die Lehrer, die sollen doch wirklich mal sehen, dass man da was gegen machen muss, gegen diese ganze Mobberei. Die haben der Tore untergejubelt, ja. Die haben sie nachts erschreckt mit der Scream-Maske, da hast du so einen Schock gehabt. Das war echt schlimm. Das heißt, deine Schwester hat das wirklich als sehr schwer empfunden, das Leben in der Schule. Ja, und sie ist halt ein bisschen... Vor 4 Jahren, da war sie... Ja, Nehme gewesen. Ja, und dann hat sie sich vor den Zug geworfen. Ja, in den Ferien. Das war ganz schlimm. Die hat auch noch mein Lieblings-T-Shirt angehabt. Das war halt echt schlimm. Habt ihr denn zusammen in einer Stadt gewohnt damals? Ja, wir waren erst in Frankfurt, da sind wir hin. Und dann von Frankfurt, weil wir halt so Probleme haben, sind meine Eltern extra weg da. Ja. Und nach Limburg in eine kleinere Stadt, gell. Ja. Und da wurde es dann noch viel schlimmer. Also da fing das dann an mit den Drogen, wo sie der halt untergejubelt haben, gell. Schau mal, wer hat ihr Drogen untergejubelt? Das waren halt die bösen Klassenkameraden von ihm. Wir waren halt in der Parallelklasse. Und was heißt untergejubelt? Ja, wir sind eingeladen worden auf den Geburtstag. Und es hat uns eh schon gewundert, warum sie uns einlade, ja. Mhm. Aber wir sind halt hin, wir wollten dazugehören. Achso, dann haben die Drogen zwischen das Essen gemischt, oder wie? Nee, in die Cola. In die Cola. Ins Getränk. Gelenk. Mhm. Ja, und da hat sie sich, es war halt so schlimm, gell, da hat sie sich, oh Gott, der böse Nebel benommen, gell, hier mhm. auf den Tisch und so. Ja. Und ich hab schon gedacht, was ist dann jetzt los? Und es ging halt so weiter, hat sie sich in den Punkt gemacht, das war so ein Mandy, Mandy, mal ein bisschen langsam, sonst können wir dich nicht verstehen. Okay, ich versuche mich gerade ein bisschen zu beruhigen, ja, um Roulette zu kommen. Nur ja, ich frage dich mal einfach, mal so, ja. Kannst du mir kurz mal antworten. Du hattest keine Drogen bekommen. Nee. Wie komisch. Ich habe ja nichts getrunken da. Ach, du hast nichts getrunken. Hm. Nee, haben die, ich weiß auch nicht, ich war halt da gerade irgendwie draußen oder auf dem Klo und mhm. passiert. Ja, Mandy, haben die nicht helfen. Haben die andere... Und dann wollte ich halt auch auf Einrede, gell, und die war halt wie von Sinn. Ja. Haben die anderen dich denn auch so gemobbt und schlecht behandelt? Ja, gut, es ging halt. Ich hatte halt keine Zahnspange, ich hatte die Pickel nicht, gell. Und die Wiebke, gell, der Name, die Wiebke halt, gell, wollte sie halt Wiebke gehießen. Das war halt schlimm, gell. Also ich hab's immer, versuch mal ein bisschen deutlicher zu sprechen, also ich verstehe. Der Name, das war halt, ich bin die Mandy und meine Schwester, das war die Wiebke. Mhm. Und allein wegen dem Namen haben sie sich mehr so böse geehrt. Und so. Wegen der Zahnspange und Pickel hatte sie. Halt echt böse abgekriegt, gell. Eineige Zwillinge, ja. Das bedeutet ja immer, dass man... So wie ich das immer höre, dass man sehr enges Verhältnis miteinander hat. Oh ja, das ist, ich fühle mich auch nur noch so zur Hälfte jetzt, gell. Ja. Ich habe halt auch viel abgenommen seitdem. Wie gesagt, ich bin nur noch die Hälfte. Ja, hat deine Schwester das mit dir vorher mal irgendwie angedeutet, dass sie nicht mehr kann und nicht will? Ja, das war mir aber dann halt auch immer peinlich, gell. Weil es halt immer dasselbe war. Hättest du das denn für möglich gehalten, dass sie so... Nee, gar nicht. Ich wusste schon, dass sie da drunter gelitten hat, aber wir waren ja schon 17 und wir waren eigentlich so froh, weil das waren halt die Ferien, gell, die Herbstferien und wir hätten nicht mehr lange, dann hätten wir das ja alles hinter uns gehabt, ja. Und dann hier echt, Moinzi kam ein Anruf in die Wiege, nicht vom Zug und da haben wir sie dann gesehen und das war ganz schlimm. Du hast sie gesehen auch noch? Ah ja, nee, nicht gesehen, aber das war halt in der Zeitung und alles und so, überall und jeder hat halt gesprochen und in der Schule haben sie mich dann immer noch weiter gemobbt, gell, und... Sie hat dir keinen Brief hinterlassen? Nee, gar nicht. Das kam auch ganz unverhofft, das war auch in den Ferien und... Jetzt ist war ganz schlimm. Wer weiß, vielleicht mal so wieder ohne Trauer, ich weiß es nicht. Ja. Also wenn man ja. Wenn so etwas Schlimmes passiert und bei eineigen Zwillingen ist das ja für alle, die eben nicht Zwillinge sind, nicht vorstellbar. Bist du danach denn betreut worden, psychologisch? Ja, ich bin immer halt noch in psychologischer Betreuung, aber was mir halt schwerfällt, ist halt mit jemandem darüber zu reden. Ja. Und also manchmal, da geht's ja. Wie oft gehst du denn zu der Betreuung? Ich gehe dahin also so alle 2 Wochen einmal. Ja, hast du das Gefühl? Und wenn die halt merkt, gell, also das ist die Frau Knoblauch, wenn die halt merkt, dass es mir halt wieder nicht gut geht, dann habe ich auch öfter Sitzungen und es hilft mir ja auch. Ja. Und ich kann halt nicht drüber reden. Das heißt, das ist nach wie vor ein sehr schweres Problem für dich. Nach wie vor ganz schwierig. Ich mache mir Vorwürfe, ich konnte ja nichts machen. Ich verstehe. Manchmal wünschte ich mir, ich hätte die Droge genommen und mich hätte sie erwischt mit der Scream Mask oder sonst was. Ja. Also, Mandy, weil ich kann es halt besser runterschlucken. Jetzt geht die Sendung gleich vorbei. Oh nee, alles nimmt vorbei. Moment mal, hör mal zu, jetzt legst du mal auf und wir werden dich sofort wieder anrufen. Und dann können wir in Ruhe nach der Sendung weiterreden. Einverstanden? Ja. Ja. Aber dann musst du jetzt auch gleich auflegen und wir werden uns gleich wieder bei dir melden. Ja. Ja. Bis gleich dann, liebe Mandy. Ja. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Das war's für heute, ihr Lieben. In der Technik war Patricia Unger. Morgen sind wir wieder da mit einer freien und offenen Themensendung. Um 1 Uhr, Radio 1 Live, 1 Uhr, WDR Festival und WDR Fernsehen. Gute Nacht, bis dahin, tschüss.